Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Präsentiert von 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home. Tell me where you've been. Pour yourself something cold, baby. Cheers to this. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go around. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go around. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. It's my house. Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids on the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A son has disregard a broken bottle top and a one and so. They follow each other on the wind and oh, cause they got nowhere to go. That's the one I know what you don't know. It's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, and get to know each other more now. It's all on your face, I know you like what you see. We need it. Ich sag nein und du verstehst ja. Verdrehst den Sinn, egal was ich sag. Wenn du es nicht checkst, dann frag nochmal nach. Als ob das so schwer ist. Ich steh im Bad, du klopfst an die Tür. Lebst du noch? Ist was passiert? Ich warte schon eine Ewigkeit hier. Wie lang machst du dich fertig? Nicht mehr lang, nur noch die Haare. Bin gleich da, was soll das Gefrage? Ich mach das auch für dich, also warte. Und dir gefällt's, also nerv nicht. Doch heute ist dein Glückstag. Ich hab ein Wörterbuch für dich. Ich bin nicht kompliziert, du verstehst mich nur nicht. Da ist ein großes Fragezeichen direkt in deinem Gesicht. Ich bin nicht kompliziert, du verstehst mich nur nicht. Ich sag ja und du verstehst nein. Erzähl dir was, du redest mir rein. Wie willst du verstehen, was ich mein, wenn du mir nicht zuhörst? Vor unseren Freunden äffst du mich nach. Komm schon, Babe, ich mach doch nur Spaß. Vielen Dank für dein Kommentar. Glaubst du echt, dass es cool wirkt? Vor den Leuten machst du auf Chef. Wenn ich grad rede, drehst du dich weg. Zu Haus bringst du mir Frühstück ans Bett. Tut mir leid, truth hurts. Doch heute ist dein Glückstag. Ich hab ein Wörterbuch für dich. Ich bin nicht kompliziert, du verstehst mich nur nicht. Da ist ein großes Fragezeichen direkt in deinem Gesicht. Ich bin nicht kompliziert, du verstehst mich nur nicht. Von heute, der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Feel my fantasy. Why you be screaming? No. Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Space, find some place, and it's you.

missing. I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Rhyme to rhyme, I add line to line. A motivation guarantee at all the time. The rhyme rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party. Turn up the bass. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's Hip House Party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up. Take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. Number 2. Oh, when you're looking at the sun, you're not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Your mind. 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.